Christenheit die Liebe Gottes preisen und sie an sich erweisen. Bis in die Ewigkeit die Himmel fromme Seelen Gott und sein Lob erzählen. Sein Lob erzählen.